Ich habe Angst vor der Zukunft, vor der Welt, die sich verändert. Ich habe Angst vor dem Störfall, denn die Natur wurde einfach entlohnt. Die Luft und der Regen, radioaktiv, was so ist. Die Natur wird verändert, wenn du die Erde wie sie kriegst. Störalarm, das Kraftwerk brennt. Störalarm, die Erde brennt. Störalarm, das Kraftwerk brennt. Störalarm, die Erde brennt. Unsere Kinder werden befreit. Doch das nimmt man gern in Kauf. Die Gesellschaft wird zerbrechen. Alles mit seinem Lauf. Wir spielen mit der Menschheit. Und wenn wir das nicht erkennen, dann geht's immer weiter, bis das nächste Kraftwerk brennt. Bis das nächste Kraftwerk brennt. Bis das nächste Kraftwerk brennt. Störalarm, das Kraftwerk brennt. Störalarm, die Erde brennt. Störalarm, das Kraftwerk brennt. Störalarm, die Erde brennt. Die Erde brennt.